Telekom-Fernsprecher Kottbusser-Damm 63, Ecke Weserstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein niebelnagelneues Schild, das hier an der Hausnummer 63 angebracht worden ist, mit der Aufschrift Lernstudio Barbarossa, Nachhilfe und Förderung, Hausaufgabenbetreuung, alle Fächer, alle Klassen, Sprachkurse, Computerkurse, Anmeldung jederzeit möglich. Da steht ganz unten noch Megakids, Computerkurse für Kinder, Sprachkurse für Kinder. Ansonsten gehört zu meiner aktuellen Ausrüstung ein Hinweisschild der Firma Blauer Affe mit der Aufschrift ein Duo Chamäleon, ein Travestiespaß, Samstag, 8. März, 20 Uhr, im Café Sibylle auf der Karl-Marx-Allee 72. Ja, ansonsten, außer einem weiteren Hinweisschild der Firma Blauer Affe mit der Aufschrift Der große Hit im blauen Affen, Beam Cola 2 Euro, Fuji 1,65 Euro, Schultheiß 0,4 Liter 1,75 Euro und Korn 1,15 Euro, Wodka 1,20 Euro, Schulle 0,3 1,45 Euro und Lager 0,3 Liter 1,90 Euro. Unten steht dann noch in ganz großer Schrift, geöffnet ab 8 Uhr, Frühstück ab 2,10 Euro. Ansonsten hier auf dem Kottbusser Damm keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.